Das waren drei Musiker und die Bassistin Corinne Marienneau. Telefon hieß ihre Band und die gehörte zu den französischen Bands, die auch Gelegenheit bekamen, mit bekannten englischen oder US-amerikanischen Produzenten Platten aufzunehmen. Das war gerade die Eröffnungsnummer vom ersten Telefon-Album, es heißt schlicht Telefon, und in der Rocknummer im Siebenvierteltakt wurde gerade einer ganz besonderen Anna gehuldigt. Geschrieben wurde Anna, wie fast alle anderen Titel der Debüt-LP von Telefon, von dem Gitarristen und Sänger Jean-Louis Aubert. Die Platte erschien 1977. Zwei Jahre später erschien ein Doppelalbum von einem Musiker, der schon ganz unterschiedliche Musik gemacht hatte. Anfangs, seit 1968, war er im Team um die ungewöhnliche Dichterin und Sängerin Brigitte Fontaine tätig. Danach wurde seine Musik härter, ein Lexikon vergleicht die frühen Igelin-Platten mit Rockmusik Marke Detroit, und 1979 brachte er auf seinem Doppelalbum Champagne pour tout le monde neben Rock und Balladen auch afrikanische Elemente und diese Nummer unter, L'attentat à la pudeur, das Attentat auf die Sittsamkeit.